Gerade die sitzende Position einiger Toter sowie die Beigabe von Rothirschgeweihen in Skateholm II ließ Archäologen wie Natalia Mykhailova und Marek Zwelebil die Verbindung zu den unter Schamanismusverdacht stehenden Gräbern in Olenje-Ostrow ziehen. In einem Grab saß ein junger Mann. In der Nähe des Kopfes lagen zwei Geweihstangen, eine dritte zu seinen Füßen. Die Stirn war geschmückt mit einer Kette aus Rothirschzähnen. Rekonstruiert und als mögliche Schamanin gehandelt, wurde nun die Tote aus Grab 22. Sitzend war auch sie bestattet worden, berichtet der Ausgräber Lars Larsson. Und zwar in einer Art Schneidersitz, den Blick nach vorn gerichtet. Unter ihren Beinen ragte rechts und links je eine Geweihstange eines Rothirsches heraus, so dass es den Anschein hat, als säße sie auf einem Geweihthron. Womöglich sollte sogar der Eindruck erweckt werden, sie werde von einem Hirsch getragen. Ihre Hüfte war mit einer Kette aus Rothirsch- und Wildschweinzähnen geschmückt, zu der wohl auch zwei Marder-Unterkiefer gehören. Auf der Brust trug sie eine rechteckige, an der Oberseite durchlochte Schieferplatte. Unter dem rechten Arm lagen zwei Feuersteinmesser. Der Archäologe Per Karsten weist auf die besondere Lage des Grabes hin. Es liegt in unmittelbarer Nähe zum Frauengrab 20. Die Frau darin ist auf dem Rücken bestattet. Auch sie trug eine Tierzahnkette um die Hüfte, ebenso eine um den Kopf. Gleich daneben befand sich das reichste Hundegrab des Friedhofs. Der Hund war auf die linke Seite gebettet, die Beine angezogen, ein Hirschgeweih war auf seinem Rücken deponiert, ein verzierter Geweihhammer lag neben der Brust und drei Feuersteinmesser lagerten neben seinem Oberschenkel. Bilden die beiden Frauen und der Hund ein Grabensemble? Wer war hier die Hauptperson? Für die Dame aus Skateholm, wie für all die anderen Fälle gilt, die Gräber zeigen eine hohe Individualität. Es gibt keine kanonische Ausstattung für bestimmte soziale Gruppen, geschweige denn für animistische Experten. Das reguläre Bestatten von Menschen auf Friedhöfen befand sich noch in den Kinderschuhen. Deutlich wird der animistische Kontext. Hunde werden nicht anders als Menschen bestattet. Ob es in diesem Fall sogar um mehr als nur den besten Freund des Menschen geht, nämlich um ein animalisches Seelendouble oder einen Hilfsgeist, bleibt einmal mehr Gegenstand der Spekulation.